Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. I hope you're learning a lot from the great apostle. Ich hoffe, du lernst viel vom großen Apostel. Now he's telling them. Jetzt sagt er ihnen. When Timothy arrives, make sure that he feels at home while he's with you. Wenn Timotheus ankommt, dann sorgt dafür, dass er sich bei euch wohlfühlt. For he's advancing the Lord's work just as I am. Denn er treibt das Werk des Herrn genauso voran wie ich. Paul is finishing up a whole letter that he wrote to them. Paulus schließt jetzt diesen ganzen Brief ab, den er an sie geschrieben hat. And of course, towards the end of the very letter, he's talking a lot of personal things. Und wie immer spricht er gegen Ende des Briefes über viele persönliche Dinge. And we'll just learn as much as we can learn. Wir lernen dabei so viel, wie wir nur können. But here, what we see how deeply he cared for his son Timothy. Hier sehen wir aber, wie sehr er sich um seinen Sohn Timotheus sorgte. He says to these, make sure that he really feels at home. Er sagt zu ihnen, sorgt dafür, dass er sich wirklich zu Hause fühlt. But then I really love what reason he gives them. Ich liebe es so sehr, welchen Grund er ihnen nennt. He doesn't give them the reason that, listen, he's my son, so you better love him too. Er begründet es nicht so. Er ist mein Sohn, also solltet ihr ihn besser auch lieben. He doesn't give them his reason like, he's very special to me, so I want you to take special care of him. Er gibt ihnen keinen Grund wie, er ist etwas ganz Besonderes für mich, also möchte ich, dass ihr euch besonders um ihn kümmert. There is nothing personal in it. Although he would have had a right to do that. Es ist nichts Persönliches dabei, obwohl er das Recht dazu gehabt hätte. It's like me sending Daniel to some place. Es ist, als würde ich Daniel an einen Ort schicken. And then I would say to these people. Und zu diesen Leuten sagen. Guys, please make sure that you treat him very well. Make sure he feels really at home. Leute, bitte sorgt dafür, dass ihr ihn sehr gut behandelt. Sorgt dafür, dass er sich wie zu Hause fühlt. Because guys, you know how precious he is to me, how special he is to me. Denn ihr wisst, wie wertvoll er für mich ist, wie besonders er für mich ist. I don't know if anybody is as close to my heart. Ich weiß nicht, ob mir irgendjemand so sehr am Herzen liegt. So please treat him well. Also behandelt ihn bitte gut. Now, would that be legitimate? Wäre das legitim? I think it would be legitimate. Ich denke, es wäre legitim. But Paul does something so different. Aber Paulus macht etwas ganz anderes. Paul has called Timothy his beloved son. Paulus hat Timotheus seinen geliebten Sohn genannt. And people knew who Timothy was and how precious he was to him. Und die Leute wussten, wer Timotheus war und wie wertvoll er für ihn war. But when he's asking the church to take very special care of him, als er aber die Gemeinde bittet, sich ganz besonders um ihn zu kümmern, he leaves all of the personal reasons out. Lässt er alle persönlichen Gründe weg. What is the only reason that he asks them to take so good care of him? Was ist der einzige Grund, warum er sie bittet, sich so gut um ihn zu kümmern? Look. Schau. Make sure he feels at home with you. Sorgt dafür, dass er sich bei euch zu Hause fühlt. For he is advancing the Lord's work just as I am. Denn er treibt das Werk des Herrn voran, genau wie ich. It's nothing about him and me, we're very close, please. Es geht nicht darum, dass er und ich uns sehr nahe stehen. It is all about the work of the Lord. Es geht nur um das Werk des Herrn. Paul was so committed and dedicated to advance the work of the Lord. Paulus war so engagiert und hingegeben, das Werk des Herrn voranzutreiben. That he put this above any other personal reason. Dass er dies über jeden anderen persönlichen Grund stellte. A true servant of God, ein wahrer Diener Gottes, will always put the personal interest behind the interest of advancing the work of the Lord. Wird das persönliche Interesse immer hinter das Interesse stellen, das Werk des Herrn voranzutreiben. For close to 40 years. Fast 40 Jahre lang. Even though I was leading local churches, habe ich zwar örtliche Gemeinden geleitet, but all the decades. My life has always been a life of a lot of travel. Aber in all den Jahrzehnten war mein Leben immer ein Leben, in dem ich viel gereist bin. And it's something I knew God called me to do. Ich wusste, dass Gott mich dazu berufen hat. Like when I was an 8-year-old boy, God told me that he would send me to the nations. Als ich 8 Jahre alt war, sagte Gott mir, dass er mich zu den Nationen schicken wird. But I rarely travel alone. Selten reise ich aber alleine. Occasionally, that's what I do, but it's never been what I prefer. Gelegentlich tue ich das, aber ich habe es nie bevorzugt. When I traveled all over Austria to preach the gospel and start churches. Als ich durch ganz Österreich reiste, um das Evangelium zu predigen und Gemeinden zu gründen. I had a car that had seven seats. Hatte ich ein Auto mit 7 Sitzen. And wherever I went, I always had the car full. Und wohin auch ich fuhr, war das Auto immer voll. Young people that I was raising up in the ministry. Junge Menschen, die ich in ihrem Dienst aufzog. Young people that I was helping become who they need to become. Junge Menschen, denen ich half, zu werden, wofür sie berufen waren. And I always made sure. Ich habe immer dafür gesorgt. That they understood that to advance the work of the Lord always is more important than personal preference. Dass sie verstanden, dass es wichtiger ist, das Werk des Herrn voranzubringen, als persönliche Vorlieben. So I never allowed them to complain. Deshalb habe ich ihnen nie erlaubt, sich zu beschweren. I taught them that for the sake of the work of the Lord, you will sleep any place, any conditions. Ich habe ihnen beigebracht, dass sie um der Arbeit des Herrn willen an jedem Ort und unter allen Bedingungen schlafen werden. There were moments we had to sleep on the floor. Es gab Momente, in denen wir auf dem Boden schlafen mussten. Sometimes even without a mattress. Manchmal sogar ohne Matratze. There were moments we had to eat things we didn't like. Es gab Momente, in denen wir Dinge essen mussten, die wir nicht mochten. Or we had to go for a long time without food. Oder wir mussten lange Zeit ohne Essen auskommen. And this is an attitude I insisted from every single person who ever traveled with me. Diese Einstellung habe ich von jeder einzelnen Person, die jemals mit mir gereist ist, eingefordert. Once personal preference becomes more important than advancing the work of the Lord, I'm out. Sobald persönliche Vorlieben wichtiger werden als das Werk des Herrn voranzubringen, bin ich raus. And I'm very thankful. Ich bin sehr dankbar. That the Lord allowed me to influence a lot of young people in this way. Dass der Herr mir erlaubt hat, viele junge Menschen auf diese Weise zu beeinflussen. To live sacrificially in order to advance the work of the Lord. Aufopferungsvoll zu leben, um das Werk des Herrn voranzubringen. And Paul showed it when he says, hey, Timothy is coming. Paulus hat genau das gezeigt, als er sagte, hey, Timotheus kommt. And the reason why he wants them to look after him and make him feel at home is because of what he does for the work of the Lord. Der Grund, warum er möchte, dass sie sich um ihn kümmern und ihm das Gefühl geben, zu Hause zu sein, ist der, was er für das Werk des Herrn tut. Let me ask you a question. Ich stelle dir eine Frage. What is more important to you? Was ist dir wichtiger? To advance the work of the Lord? Das Werk des Herrn voranzutreiben? Or your own personal? Oder dein persönliches Wohlbefinden? We have to have a choice. Wir müssen eine Entscheidung treffen, that we make and stick to firmly. An der wir uns festhalten. Advancing the work of the Lord is priority over our own comfort. Das Werk des Herrn voranzubringen hat Vorrang vor unserer eigenen Bequemlichkeit. That's how the kingdom will come. Auf diese Weise wird das Reich Gottes kommen. See you tomorrow. Bis morgen.